Treppenhaus bis Etage 3. Schließ die Augen, träume nachts von der Côte d'Azur. Fenster auf, Wolken ziehen vorbei. Ist nicht das Paradies, aber kommst du hoch zu mir. Such nicht irgendeinen Schatz, ich frag mich nur, wo mein Platz ist. Weißt du nicht, wo ich hinpass, nur dass es nicht diese Stadt ist. Wollte weg, wo ich herkam, ausgezogen mit 18. Tage fühlten sich schwer an, nur gelebt, wenn es Nacht ist. Diese 40.000 Seelen hab ich nie wieder gesehen. Wenn du dich nicht zu Hause fühlst, ja dann weißt du, wie es mir geht. Ich will verschwinden, doch das schaff ich nicht allein. Kommst du vorbei? Treppenhaus bis Etage 3. Schließ die Augen, träume nachts von der Côte d'Azur. Fenster auf, Wolken ziehen vorbei. Ist nicht das Paradies, aber kommst du hoch zu mir. Seitdem ich denken kann, bin ich hier. Selbe Straße, selbe Gegend. Ich könnte woanders hingehen, aber dafür bin ich noch zu involviert. Zahl meinem Bruder seinen Anwalt und hoffe, er wird niemals inhaftiert. Unser Leben ist anders, in meiner Haut ist es tätowiert. Gott sei Dank bist du da, wenn ich dich brauch. Und alles, was du willst, geb ich dir auch. Ich trag diese Narben in mein Gesicht und meinem Bauch. Dafür, dass du safe und sound bist in meinem Haus. Treppenhaus bis Etage 3. Schließ die Augen, träume nachts von der Côte d'Azur. Fenster auf, Wolken ziehen vorbei. Ist nicht das Paradies, aber kommst du hoch zu mir. Treppenhaus bis Etage 3. Schließ die Augen, träume nachts von der Côte d'Azur. Fenster auf, Wolken ziehen vorbei. Ist nicht das Paradies, aber kommst du hoch zu mir.